Good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Those who are not only equally sharing that wonderful life with Jesus, but enjoying it. Allen, die dieses wunderbare Leben mit Jesus nicht nur gleichermaßen teilen, sondern auch genießen. Now the Apostle John continues to tell us, for truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus the Anointed One. Der Apostel Johannes fährt fort und sagt, denn wahrlich, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus, dem Gesalbten. I heard that supposedly the first three verses of John used to be a Christian hymn in the early church. Ich habe gehört, dass die ersten drei Verse von 1. Johannes einst ein christliches Lied in der frühen Gemeinde waren. That'd be a beautiful song. I would love to sing that. Das wäre ein wunderschönes Lied. Ich würde es gerne singen. Perfect theology and making Jesus great. Perfekte Theologie, die Jesus groß macht. But it is so incredible that we don't only have this koinonia fellowship with Jesus, but also with the Father. Es ist so großartig, dass wir diese Koinonia-Gemeinschaft nicht nur mit Jesus haben, sondern auch mit dem Vater. Allow me to say something to you here that hopefully will be very impacting to you. Ich möchte hier etwas sagen, das hoffentlich eine große Auswirkung für dich hat. There is absolutely not a single biblical reason. Es gibt absolut keinen einzigen biblischen Grund for you not to experience a full and deep fellowship with God the Father. Warum du keine vollständige und tiefe Gemeinschaft mit Gott dem Vater erleben solltest? Even though you might have had the worst father in the world. Obwohl du vielleicht den schlimmsten Vater der Welt hattest. It is really time to overcome this, and I've showed you already how to overcome it. Es ist wirklich an der Zeit, dies zu überwinden, und ich habe dir bereits gezeigt, wie du es überwinden kannst. It's through Jesus. Es geschieht durch Jesus. Jesus made it possible that every single human being in this world can have true koinonia with the Father. Jesus hat es möglich gemacht, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt wahre Koinonia mit dem Vater haben kann. I was sharing the gospel with a really wonderful man that I met in Austria. Ich habe das Evangelium einem wirklich wunderbaren Mann weitergegeben, den ich in Österreich kennengelernt habe. I liked that man, a very kind man, a wonderful person. Ich mochte diesen Mann, ein sehr freundlicher Mann, ein wunderbarer Mensch. And the person was very much into energy and into esoteric, but he was really seeking and really hungry. Er beschäftigte sich sehr mit Esoterik und Energie, aber er war wirklich auf der Suche und hatte großen Hunger. But the person made it clear that this man, he said, I don't believe in God. Er sagte jedoch ganz klar, ich glaube nicht an Gott. Really, really, really nice man. Ein äußerst netter Mensch. But he said, look, you call it God, but I just call it energy or something greater. Aber er sagte, du nennst es Gott, aber ich nenne es einfach Energie oder etwas Größeres. And I said to this man, look, I understand the point of view and I understand where you're coming from, but for me, a force or an energy is not good enough, and I tell you why. Und ich sagte zu diesem Mann, ich verstehe deinen Standpunkt und ich verstehe deinen Ansatz, aber für mich ist eine Kraft oder eine Energie nicht gut genug. Ich sage dir auch, warum. Because I don't simply want to be connected with God. I want to have a loving and a caring father. Weil ich nicht einfach nur mit Gott verbunden sein möchte. Ich möchte einen liebevollen und fürsorglichen Vater haben. I read about a statistic from the United States of America. Ich habe eine Statistik aus den Vereinigten Staaten gelesen. Where in many areas of their lives, children who grew up without a father are 7 times worse off than children who grew up without a mother. Nach der es Kindern, die ohne Vater aufwachsen, in vielen Bereichen ihres Lebens 7-mal schlechter geht als Kindern, die ohne Mutter aufwachsen. They are much more likely to be in prison, much more likely to fail in life, much more likely never to finish their education. Sie landen viel wahrscheinlicher im Gefängnis, scheitern viel wahrscheinlicher im Leben und schließen viel wahrscheinlicher ihre Ausbildung nicht ab. And I think it's very important that John mentions here that we not only have this koinonia, equal partnership, deep relationship with Jesus, but also with the Father. Ich finde es sehr wichtig, dass Johannes hier erwähnt, dass wir nicht nur diese koinonia, diese gleichberechtigte Partnerschaft und tiefe Beziehung zu Jesus haben, sondern auch zum Vater. If this statistic that I quoted to you is true, wenn diese Statistik, die ich euch zitiert habe, wahr ist, which I do believe it is, und ich glaube, dass sie es ist, we need to keep looking at Jesus and through him go right into the heart of the Father. Dann müssen wir weiterhin Jesus anschauen und durch ihn direkt in das Herz des Vaters gehen. The Father desires this fellowship with you because you are the child that he loves so desperately. Der Vater sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, weil du das Kind bist, das er so verzweifelt unendlich liebt. You are not the difficult and complicated child of your father. You are the beloved, accepted child of the father. Du bist nicht das schwierige und komplizierte Kind deines Vaters. Du bist das geliebte, akzeptierte Kind des Vaters. You are the child that the father longs to sit on his lap and put his arms around you and look into your eyes. Du bist das Kind, nach dem sich der Vater sehnt, das er auf den Schoß nehmen, in die Arme schließen und dem er in die Augen schauen möchte. And he doesn't want to look into your eyes with eyes of judgment and condemnation, but with eyes of love and kindness. Er möchte dir nicht mit einem richtenden und verdammenden Blick in die Augen schauen, sondern mit Augen der Liebe und Güte. We have to keep reminding ourselves that Jesus didn't only come to give us this incredible life. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um uns sein unfassbares Leben zu geben. He also came that we can right now have a restored and peaceful fellowship with the Father. Er ist auch gekommen, damit wir jetzt eine wiederhergestellte und friedliche Gemeinschaft mit dem Vater haben können. So many people suffer because they had a broken relationship with the Father. So viele Menschen leiden, weil sie eine zerbrochene Beziehung zu ihrem Vater haben. I'm really glad that the Bible doesn't say here for truly our koinonia, our fellowship is with God and with Jesus, but it says with the Father and with his Son. Ich bin wirklich froh, dass die Bibel hier nicht sagt, denn wahrlich unsere Koinonia, unsere Gemeinschaft ist mit Gott und mit Jesus, sondern sie sagt mit dem Vater und mit seinem Sohn. It was really interesting to see when we adopted Clayton how he responded differently to me and he responded differently to Debbie. Als wir Clayton adoptierten, war es wirklich interessant zu sehen, wie unterschiedlich er im Vergleich zu Debbie auf mich reagierte. He loves both of us and he even made a tattoo on his hand, on his arm, which said my heroes, my mom and my dad. Er liebt uns beide und hat sich sogar ein Tattoo auf den Arm stechen lassen, das lautet meine Helden, meine Mama und mein Papa. But I discovered something fairly early when we adopted him. Aber ich habe schon ziemlich früh nach seiner Adoption etwas entdeckt. The approval and the praise of me, his father, was much more valuable to him than the approval of his mother. Die Anerkennung und das Lob von mir, seinem Vater, war für ihn viel wertvoller als die Anerkennung seiner Mutter. My dear friend who is listening to this right now, you have the approval of your father. Mein lieber Freund, der du das jetzt hörst, du hast die Anerkennung deines Vaters. You have a 50-50 partnership with the Father in heaven. Du hast eine 50-50 Partnerschaft mit dem Vater im Himmel. Think about this. Denk darüber nach. Do you know who is the owner of every diamond mine in the world? Weißt du, wem jede Diamantenmine auf der Welt gehört? My dad. Meinem Vater. So why should I worry about provision? Warum sollte ich mir also Sorgen um die Versorgung machen? There's so much truth in koinonia with the Father. Koinonia mit dem Vater beinhaltet so viel Wahrheit. See you tomorrow. Bis morgen.